Als ich ein Junge war, gehörte den Dakota die Welt. Die Sonne ging in ihrem Land auf und unter. Wo sind die Krieger heute? Wer hat getötet? Wo ist unser Land? Wem gehört es? Welches Gesetz habe ich übertreten? Ist es falsch, wenn ich das meine liebe? Darf ich das nicht, weil meine Haut rot ist, weil ich ein Dakota bin? Du, machen wir's doch. Manitou, Hörspiel von Holger Böhme. Am Rande der Demonstration kam es zu Ausschreitungen zwischen Pegida-Anhängern und linksautonomen Gruppen. Nur das sofortige Eingreifen der Sicherheitskräfte konnte eine Eskalation verhindern. Fahr doch mal zu, Mensch! Es kam zu mehreren Festnahmen. Oh nee, die Bullen, oh bitte nicht. Oh. Was, bitte nicht, also. Guten Tag. Ja, guten Tag. Habe ich was falsch gemacht? War ich, nein, zu schnell? Nein, keineswegs. Ich wollte Sie bitten, mich ein Stück mitzunehmen. Wie jetzt? Sie fahren doch jetzt Richtung Radebeul, oder? Ja. Sehen Sie, ich hatte mir eine Busverbindung rausgesucht. Hab den Anschlussbus jedoch um eine Minute verpasst. Mhm. Das heißt, meines Erachtens hat der Bus die Haltestelle zu früh verlassen. Aber gut, was will man machen? Ja, aber da können Sie doch nicht einfach so ihn rauswinken. Was meinen Sie mit rauswinken? Na, Sie haben doch Uniform an. Ach so, ich verstehe. Nein, das verstehen Sie falsch. Ich meine, ich bin nicht im Dienst. Ich komme gerade von einer Tagung, Innenministerium. Kleine Feier und habe nicht die Zeit gefunden, mich umzuziehen. Ja, aber ja, das kann ich ja nicht wissen. Ne? Also ich fahre hier friedlich, plötzlich steht ein Polizist am Wegesrand und winkt. Ne? Das sieht doch aus wie eine Amtshandlung, also in meinen Augen jetzt mal. So. Das sind die Tatsachen. Ja, ja, ist gut, fahren Sie weiter. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen Umstände bereitet habe. Nee, darum geht's nicht. Ja? Mir geht's jetzt ums Prinzip, jetzt mal von der Sache her. Ja, jetzt fahren Sie, Sie stehen im Halteverbot. Seien Sie noch nicht gleich so beleidigt. Also bitte steigen Sie ein. Ich muss auch noch Radebeul. Ich meine, fahren wird man ja wohl noch dürfen. Ne? Also anschnallen. Ja, bin gerade dabei. Ich bedanke mich für Ihr Entgegenkommen. Nichts zu danken. Sie sind nicht von hier, hm? Nee. Vor 2 Jahren hierher versetzt worden. Hört man irgendwie. Kennen Sie sich aus in Radebeul? Ja, schon. Ich muss zu diesem Karl-May-Fest. Was? Das ist so eine Art Volksfest, so mit Würstchenboden und traditionellen Vorführungen, so indianische Ureinwohner. Also sowas, ja. Kennen Sie vielleicht? Wie jetzt, dienstlich oder was? Nein. Ich bin einem Indianerverein beigetreten und der ist da federführend bei diesem Volksfest. Ist jetzt nicht wahr, hä? Was heißt hier, ist nicht wahr? Naja, dann sag's doch gleich, Mensch. Ich bin der Lothar, ja. Ich bin auch im Verein. Ja. Ich mache seit Jahren den Sitting Bull. Ja, wie heißt denn? Lischerski. Nee, mit Vornamen. Auch Lothar. Das ist ja noch ein Zufall, das gibt's doch nicht. Können Sie mir sagen, weshalb Sie mich plötzlich duzen? Ja, weil das ist so üblich bei uns im Verein, meine ich. Ja? Ah ja. Ja, das wusste ich nicht. Ja, aber das ist kein Muss, also mehr so ein ungeschriebenes Gesetz. Also wenn Sie Wert darauf legen... Nein, wenn das so ist, dann... Nee, das sage ich weiter Sie, Nein. Ich wusste das nicht, wie gesagt. Ich bin neu hier. Also, zum 2. Mal Lothar. Ja, Lothar, ebenso. Angenehm. Nur keine Extravaganzen, das dazu. Ja. Also, Sie spielen hier den Sitting Bull, ja? Ja, genau. Ich meine, also du. Ja, nee, du, ja. Sie, du. Ja, also schon seit vielen Jahren. Und du? Ich soll einen einfachen Soldaten geben, so aus der Truppe von General Custer. Ja, genau. Das ist unser Thema dieses Jahr. Ne? Die Schlacht am Little Bighorn. Ne? Mensch, du fahr doch mal zu. Mann, Vorsicht. Nein, das geht schon. Oh. Zack. Gerade so, ja. Du hast vergessen, den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen. Ne? Das nebenbei. Ja, du hast nicht geblinkt. Du bist einfach so rübergezogen. Ja? Ach so, ja. Naja, kein Problem. Wir machen alle mal Fehler. Ja. Telefon. Telefon. Ja, ich fahre. Na, dann nutzt die Freisprechanlage. Also, es ist Roswitha, meine Fahrer dementsprechend. Solange du die Hände am Lenkrad hast, kannst du rangehen. Darum gibt's ja die Freisprechanlage. Völlig unabhängig vom Gesprächsteilnehmer, das noch nebenbei. Ja, wie du meinst. Rosi! Lothar! Lothar, wenn du gerade fährst, vor Anrand. Die haben den Heiko eingesperrt, aber reg dich nie auf. Vor Anrand, ins Gefängnis, da tat gerade einer anrufen. Reg dich nie auf, warte. Eingesperrt, den Heiko, der soll, warte, ich muss ruhig bleiben. Lass mich ausreden. Der soll, also, der war bei der Demo, also dagegen, gegen Demo. Und hat, also war dagegen, klar. Und hörst du mir zu? Ja, ja. Und angeblich hat eine Flasche geworfen, einen Polizisten getroffen und der ist verletzt worden. Und da haben sie den Heiko getatzt und jetzt kriegt er eine Anzeige und sitzt im Gefängnis. Aha. Ja, das tat er gerade sagen, der Mensch am Telefon, also der Polizist. Weißt du, was ich dazu sage? Ich sage dazu nichts mehr, aber gar nichts mehr. Ist mir ganz egal, was du sagst. Der Junge ist, ist 21. Ja, 22. Schau genau zu, was ich dir jetzt sage, Lothar. Bei uns im Verein ist so ein Neuer, so ein Lessi, hochgepupstert. Den habe ich kennengelernt, als er seine Passbilder abgeben tat. Der ist, Achtung, Polizist. Aber kein einfacher Streifenbulle. Rosi. Lass mich ausreden. Sondern irgendwas Hohes im Innendienst. Mit dem tust du dich sofort anfreunden. Rosi. Lothar! Wenn der Junge heute Abend nie wieder raus ist, ohne Anzeige, dann war's das mit uns. Das sag ich dir klipp und klar. Rosi, es ist... Wir haben neulich schon drüber geredet, dass er bei uns verschiedene Sachen nicht mehr so nordweiß. Roswitha. Die Berit hat sich auch getrennt vom Harald und der geht's besser denn je. Und sonst kümmere ich mich kann immer ich um jetzt, alles. Kann Aber ich jetzt bist du Oma dran. Du, hast du mich verstanden? Kein deutscher Polizist würde sich auf so einen Kuh... Nein, wir sind ja nicht im Kongo. Es ist mir egal, wo wir sind. Du hast dich zu kümmern. Ich treffe mich jetzt mit der Berit. Und wenn ich heute auch nach Hause komme und der Junge ist nicht da, dann ist Schluss, Lothar. Und zwar generell. Ligerski heißt der Mann. Klärt das unter euch Männern. Ja, es ist so viel zum Thema Freisprechanlage. Das ist ja immer so eine Sache mit der Technik. Sie ist immer Fluch und Segen zugleich. Allerdings, ja. Naja. Also als damals bei uns die ersten Computer eingeführt wurden, da erinnere ich noch, wie es hieß, jetzt kommt das papierfreie Büro. Und das ganze Gegenteil ist passiert. Direkt das Gegenteil. Und wieder wurde nicht geblinkt. Aha, ja. Wieder nicht? Ja, wieder nicht, ja. So, da sind wir auch schon. Also dann... Ja, nee, warte mal. Ich frag den Erhard, in welches Tipi wir müssen. Ja. Ach, dort stehen die anderen. Ja. Da könnt ihr euch schon mal bekannt machen. Mhm. Ja? Da drüben auf der Koppel. Sind das die Pferde? Das sind die Pferde, ganz genau. Na, das sind ja... Ja, nicht? Ja, sind das Pferde? Das sind doch Pferde. Pferde sind das. Beeindruckende Tiere, in der Tat. Ja. Du nimmst den Schimmel, die Bassi. Die ist ein bisschen aufsässig, also nimm die gleich straff ran. Ja klar, straff ran. Ja, dort in dem Tipi ziehen wir uns um. Ja, komm, mir nach. Ich komme. Ach, das ist so gut, dass der mal einer dazustoßen tut, der halten kann. Ne? Weil, wie gesagt, die Bassi ist ein schönes Tier, aber für Anfänger gar nicht geeignet. Ah ja. Nee, regelrecht ungeeignet, möchte ich sagen, ja. Also der Manfred, ja, letzten Sommer, ne? Bassi, Graben, Beckenbruch. Was? Ist so, ist so. So, weißt du, Mitglied werden wollen hier viele, aber reiten und hier auch mal so mit anpacken, ja, also... Da trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ganz schnell, aber ganz schnell. Aber da du hier angekreuzt hast, Reiterfahrung, da ist das was anderes. Ja. Ne? Das ist also, solche Leute brauchen wir ja. Natürlich. Machst du dir Sorgen um deinen Jungen? Ja, was denkst du denn? Komm, wir müssen hier rein, hier. Na, bücke dich. Vorsicht. So, willkommen im Häuptlings-TV. Schön, schön, schön. Ja, komisch, aber wie es der Zufall will, liegt genau dieser Vorgang auf meinem Schreibtisch. Ach was, ne? Ja, der Start gegen Heiko Große. Aktenzeichen 7-017E. Aha. Ach hier, soll ich dir geben vom Joachim? Was ist das? Das ist deine Uniform. Soldat der Regierungstruppen unter General Kassler. Hier, also, willkommen in der Truppe. Also, willkommen im Verein. Ja, danke. Kommst du klar? Ja, ja. Ja, und dann wollen wir... Och, ich hab's im Kreuz. Sag mal, was machst du denn bei der Polizei? Oh Gott, was tue ich? Naja, sagen wir mal, ich bin mitverantwortlich dafür, dass der Dienstweg eingehalten wird. Aha. Ja, und der Dienstweg kann ja sehr schnell zum Labyrinth werden. Ne? Ja. Und dann rufen sie mich. Sag mal, woher habt ihr denn diese Uniform? Die hat die Marianne genäht. Laufen kann sie nicht mehr, aber nähen geht noch. Und dein Indianerkostüm? Was heißt denn hier Kostüm? Das ist original, ja. Hier, viel mal. Komm mal, hier. Wow. Hirschleder. Super. Ja, Hirschleder. Ja. Habe ich alles selber gemacht. Also den Hirsch hat der Harald geschossen. Das war nicht ich, ja. Und sind das Adlerfedern? Nee, ganz gefärbt. Adler steht unter Naturschutz. Ne? Ja. Der Harald hatte mal Beziehungen zum Zoo, aber für die ganze Haube hat es nicht gereicht. Dazu war der Zooadler zu klein. Ne? Na, wie sehe ich aus? Wie ein Indianer mit Brille. Ja, das geht nicht anders. Ohne Brille sehe ich nichts. Ne? Sag mal, muss ich gleich den ersten Angriff mitreiten? Ne, das wäre doch schön. Du kannst dich gleich an das Pferd gewöhnen und die passe ich sich an dich. Ist sicherer. Wie sicherer? Na, jetzt ist es noch nicht so voll. Also wenn du dann später hier durch die Besucher durch musst mit dem Pferd, dann möchtest du den Gaul schon im Griff haben. Also ich würde lieber noch einen Moment warten, so zum Ankommen. Was heißt denn hier ankommen? Wir sind doch hier. Ja, trotzdem. Aber reiten kannst du? Na klar, ich meine, reiten war, das war ja sozusagen Teil der Polizeiausbildung, ne? Aha. Oh, Moment. Bernd anrufen. Bernd, der Lothar hier. Bernd, reitest du mal den ersten Angriff? Ja, wir brauchen ja noch einen Augenblick. Ja, genau. Aber nimm die Isolde, nicht die Bassi. Ja, genau. Und sag der Inge Bescheid, dass wir kommen. Genau, ganz genau, ja. Normales Arbeiten. Bis dann. So, also der Bernd macht's. Ja? Aber in der nächsten Runde möchtest du dann mal so gut sein, weil der Bernd hat Prostata. Also mehr muss ich nicht sagen. Ja? Komm jetzt, setze. Ist dein Junge vorbestraft? Nein, ist er nicht. Willst du ein Bier? Erstmal nicht, danke. Ja. Oder doch, komm. Ja, zwischen Bier. Ja, gut, eins. Danke. Ja. Prost. Prost. Das ist schon mal gut. Ja, sag ich doch. Mit dem Bierchen machst du nichts falsch. Nee, ich meine, dass dein Junge nicht vorbestraft ist. Also folgendes ist meine Meinung dazu, ja. Der Junge ist erwachsen und gut. Das sind die Tatsachen. So siehst du das? Ja, so sehe ich das. Deine Frau Roswitha sieht das aber, glaube ich, anders. Meine Frau Roswitha, deine Mütze ist falsch. Die ist anders, falsch rum. Wie sehe ich aus? Jetzt besser, ja. Also meine Frau Roswitha, die sieht ja manches gerne anders. Was er allerdings nicht gerne sieht, sind die Tatsachen. Vor denen verschließt sie nämlich sehr gerne mal die Augen. Ja, und dein Sohn? Was glaubst du, wie er das sieht? Ja, genauso. Also genauso wie die Roswitha. Ja? Also nicht. Bist du verheiratet? Geschieden. Mhm. Seit 5 Jahren. Mhm. Genauer gesagt, seit 5 Jahren, 3 Monaten und 4... Nee, 5, 6 ist er. Na, ist auch egal. Jedenfalls sowas in der Richtung. Und, war das deine Idee? Was? Na, die Scheidung. War das deine Idee oder ihre? Ja, wir hatten uns einfach auseinandergelebt. Ich war dienstlich sehr eingespannt. Sie hatte kulturelle Interessen. Sagt wer? Bitte? Ja, auseinandergelebt und so kulturelle Interessen. Sagt wer? Du oder sie? Sie natürlich. Ja, na, also. Dann haben wir es doch wieder. Ja, in einer halben Stunde hat die Inge den Mutzbraten fertig. Mutzbraten. Mutzbraten, ja. Sowas kennt ihr gar nicht. Da legst du dich rein, sag ich dir. Mutzbraten. Ah ja. Sag mal, worum geht's denn hier eigentlich? Wie? Was? Worum es hier in diesem Verein geht? Ich hoffe doch um Geschichte und Ethnologie und nicht nur um Mutzbraten. Hey, was heißt denn hier nur? Du musst mir kosten. Du hältst mich für einen Idioten, stimmt's? Wie jetzt? Na so, die anderen doch auch. Vorhin, als wir ankamen und ich mich vorgestellt habe, hab ich doch gleich gemerkt. Sogar deine Frau hat das vorhin gesagt. Die Uniform ist falsch. Was? Die Uniform ist falsch, die ich anhabe. Du bist doch Sitting Bull. Ja. Ja, und wann bist du gestorben? Keine Ahnung. Deinen eigenen Tod sollte man schon wissen. 1890 bist du gestorben. So, die Uniform, die ich anhabe, wurde aber erst 1898 bei der Truppe in Dienst gestellt. Wie kann es sein, dass wir dann hier zusammensitzen? Ja, war der Unterschied denn so groß? Nur die Farbe. Vorher war sie blau, ansonsten der gleiche Five-Button-Schnitt. Natürlich wurden die Uniformen auch noch parallel verwendet. Aber der Unterschied ist trotzdem wichtig. Na gut, aber ich meine, das ist ja nur ein Spiel. Ein Spiel? Ja. Bitte? Bitte? Von mir aus? Aber in meinen Augen ist ein Spiel nur dann ein gutes Spiel, wenn man es ernst nimmt. Wenn man sagt, gut, das ist zwar nur ein Spiel, aber wir vergessen jetzt mal, dass es nur ein Spiel ist. Ein gutes Spiel ist nur dann ein gutes Spiel, wenn man... Mein Gott, ein gutes Spiel ist ein Spiel, das kein Spiel ist. Habe ich mich jetzt deutlich ausgedrückt? Ja, also nicht so richtig. Ich habe aber trotzdem verstanden, was du meinst. Ja. Was sehen denn die Touristen, wenn sie dann hier reinschauen? Ja, Sitting Bull, den letzten großen Häuptling der Dakota. Genau, den sollen sie sehen. Was sie nicht sehen sollen, ist ein kleiner, dicker Mann, der sich verkleidet hat. Hör mal. Es geht um den Geist der Indianer, ihre Kultur, ihre Würde. Das Problem mit dem Geist ist doch, mein Gott, er ist unsichtbar, habe ich recht? Also... Der Geist oder der Gedanke, also dieser ganze Komplex eben, der braucht ein Gefäß, eine Form, in der er sich verkörpert. Die Widerspiegelung in an sich totem Material, sei es ein Hosenknopf, sei es eine Handvoll Federn, machen den Geist erst lebendig und deshalb kommt es auf Details an. Ja gut, aber jetzt sag mal ganz... Der Geschichte muss Genüge getan werden. Also ich brauche jetzt noch ein Bierchen. Die Farben sind auch falsch. Was? Sitting Bull war Dakota. Die Dakota haben drei Farben für ihre Körperbemalung verwendet. Rot, Gelb und Blau. Hier, die grünen Streifen hier. Unsinn. Grün gab es bei den Crows. Crows und Dakota waren aber die meiste Zeit verfeindet. Mein Gott, das ist wie ein Dynamo-Schal in den Farben von FC Bayern. Das ist Blödsinn. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ja. Sag mal, wo ist denn dein Problem, hä? Kannst du mir bitte mal sagen, wo dein Problem ist? Du kommst hier rein, hältst Vorträge über sonst was. Mir ist schon ganz schwindelig. Mehr oder weniger kann man nur eins raushören. Nämlich, dass wir hier alle Idioten sind. Ja? Also ich will ja nichts sagen. Aber wenn ich irgendwo neu bin, da wird von mir erwartet, dass ich erstmal die kleine Trommel nehme. Die kleine. Und erstmal gucke. Es läuft hier so und so. Und nicht hier falsch hier. Ja? Hier werden Gefühle verletzt. Es ist so. Was war denn das? Ach, das war der Dietmar. Der übt den Bären, ne? Na ja, und wenn die Leute dann kommen, dann ist er heiser. Und das ist jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr. Wann ist der nächste Angriff? In einer halben Stunde. Oh. So, jetzt hören wir mal zu. Der Dienstweg bei uns ist folgender. Mhm. Auffällig gewordene Personen, also... Solche, die wegen strafrechtlich relevanten Verhaltens kurzfristig festgenommen wurden, werden der Dienststelle zugeführt. Personalien werden festgestellt, Fingerabdrücke genommen, eventuelle Beweise eingezogen und dann werden die betreffenden Personen je nach Verhalten entweder auf freien Fuß gesetzt oder wenn sie rumschreien, sich widersetzen, Beamte beschimpfen, wie im Fall deines Sohnes, noch etwas festgehalten. Die Kollegen sind ja auch nur Menschen. Und dann... werden sie entlassen. Ihre Akte wandert auf meinen Schreibtisch und ich entscheide, wie es weitergeht. Und wie geht's weiter? Ich entscheide, ob der Vorgang sofort an die Staatsanwaltschaft geht und Anklage erhoben wird oder ob naja, sagen wir, die Beweislage nicht ausreicht, Unklarheiten oder Fehler bei der polizeilichen Maßnahme erkennbar sind, oder sagen wir, das Verhalten des Betreffenden noch irgendwie im Rahmen dessen ist, was unser Demonstrationsrecht und überhaupt das Recht auf freie Meinungsäußerung zulässt. Es gibt da gewisse Überschneidungen. Offene Ränder, wie man so sagt. Ich habe meine Meinung geäußert. Also wie man sich bettet, so liegt man so und nicht anders. Aha. Ja, aha, ja. Und wenn du und die Roswitha glauben, dass ich hier jetzt auf die Knie falle und irgendwie, also irgendwie, da habt ihr euch geschnitten. Bloß, wie ich die Sache sehe, geht es hier nicht um Roswitha oder um dich. Es geht hier noch nicht einmal um den Dienstweg. Es geht um deinen Sohn. Ja, eben. Ihr seid ja schon ein seltsames Völkchen. Du sag mal, was heißt das, was dort steht? Wakatanka. Wakatanka war bei den Sioux-Indianern der Ausdruck für Manitou, großer Geist. Also eigentlich der große Geistseiende. Ah. Und, glaubst du an Manitou? Nicht direkt, aber manche Dinge funktionieren auch, wenn man nicht daran glaubt. Und wie muss ich mir Manitou vorstellen? Wie so einen alten Indianer, der im Himmel wohnt, oder wie? Manitou ist keine Person oder Gott oder so. Nee, Manitou ist so eine Art Lebenskraft, ja, die alles durchdringt. Auch Steine, Bäume, Wasser, Menschen und eben alles. Und den Fluss des Lebens bestimmt. Weil für mich klingt das nach Aberglaube. Ich lehne das ab. Ich lehne Religion an sich ab. Ja, aber bloß, wenn du so denkst, erhebt sich die Frage, ob du da hier im richtigen Verein bist. Das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Das höre ich oft hier. Was denn? Naja, das wird ja ganz oft gebraucht, diese Redewendung. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sogar beim Innenminister vorhin und bei der Rede des Vorsitzenden des Vereins, der Rede von hier... Kuhmann, Siggi. Ja, auch der benutzt immer diese Redewendung. Und da, Kollegen, das muss ich ganz ehrlich sagen, gibt's noch Reserven in der Vereinsarbeit. Ja, und? Was er eigentlich damit sagt, ist doch... Normalerweise bin ich nicht ehrlich, aber jetzt bin ich mal ehrlich, weil ich muss. Er entschuldigt sich quasi dafür, dass er jetzt mal ehrlich ist und stellt sich gleichzeitig als Helden hin, den sein Gewissen zwingt, mal ehrlich zu sein, wohl wissend, dass sich das eigentlich nicht gehört, ehrlich zu sein. Also wenn es dir nicht passt, das, wie wir hier so reden, dann ist das deine Sache. Das muss ich jetzt wirklich mal ganz... Das gibt dir aber noch lange nicht das Recht, hier andere Volksgruppen zu beleidigen. Ah, was meinst du nur mit anderen Volksgruppen? Indianer oder wen? Nein, ich meine nicht die Indianer. Sondern? Bitte? Du hast es nicht anders gewollt? Also, du bist doch, sag ich jetzt mal, aus dem Westen oder wie oder was? Hannover, Wülferode. Ja, da haben wir's doch, da haben wir's. So, habt ihr Wessis hier nicht genug angerichtet, ne? Wie kommst du denn dazu, nun auch noch in unseren Verein dich einzumischen mit unqualifiziertem Gequatsche? Den Verein haben wir aufgebaut unter Bedingungen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Hier ist alles in liebevoller Handarbeit, so nach Feierabend, in Eigeninitiative. Ah, jetzt kommt sie durch, die Rothaut. Ich war nie eine Rothaut. Karl May war in der DDR verboten, also nicht verboten, aber verpönt. Da wurde gar nicht gedruckt, erst gegen Ende. Die wollten uns den Laden zumachen, erst als wir schrieben, dass die Indianer vor 10.000 Jahren aus Sibirien nach Amerika sind, sozusagen aus der großen, ruhmreichen Stamm, hatten wir Ruhe. So, das war unsere Form des Widerstands. Ja, warum regt sich dann so auf? Ja, weil man keine Rothaut gewesen sein muss, um zu finden, dass hier, also nach dem Zusammenbruch 89, ein paar Dinge gelaufen sind, die da einfach nicht in Ordnung waren. Und diese deine Art, die erinnert ganz stark daran. Kaum da und gleich, so geht das nicht, ihr müsst das so machen, hoppla, jetzt komme ich, ja? Ich hab dir vorhin schon gesagt, also wenn ich irgendwo neu bin, dann nehme ich erstmal die kleine Trommel, die kleine. Ja, aber wie sah es denn hier aus, 89, als die Mauer fiel? Wie sah es denn hier aus? Ja, beschissen sah es aus, beschissen. Ja. Aber es hätte noch viel beschissener ausgesehen, wenn nicht Leute wie wir, also im Kleinen, also sozusagen hintenrum, versucht hätten, was möglich war, so im persönlichen Bereich, gemeinsam, ne? Nur das wollen wir mal nicht vergessen. Ne? Das sind die Tatsachen. Sag mal, weißt du, dass es bei den Indianern Brauch war, ehebrüchigen Frauen die Nase abzuschneiden? Und die Alten, die haben sie auf eine Lichtung im Wald gesetzt und dort allein gelassen für die Wölfe. Das ist ein nicht zu rechtfertigendes Verhalten. Und was machen wir, Wir schieben sie ins Pflegeheim ab. Dort sitzen sie in der Ecke und wackeln mit dem Kopf. Ja. Das ist keine Kultur in meinen Augen. Keine Kultur. Dein Gequatsche, das passt zu der Uniform, die du trägst. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß es. Zu Beginn war es Neugier, aber es wurde Liebe daraus. So sieht's aus. Liebe. Und indem wir dieses untergegangene Volk studiert haben und hier alles so gemacht haben wie die dementsprechend, ja? Also was so ging, da haben wir vieles gelernt. Und zwar haben wir vieles gelernt, was wir schon wussten, aber gar nicht mehr wussten, dass wir es wussten, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bemühe mich, ja. Naturverbundenheit, so Heimatliebe, Zusammenhalt, einfach leben, nachhaltig, würde man heute sagen. Das haben wir damals schon gemacht. Das sind doch Werte. Ja, zweifellos, das sind sogar hohe Werte. Und das geht bis heute. Bei den Indianern gibt es einen Häuptling und der hat Ahnung und der sagt, was gemacht wird. Und das ist doch was heute fehlt, ne? Disziplin, Zusammenhalt, Achtung. Ist alles nicht mehr so, dass man sagen könnte, nö, hä? Und in die Folgen siehst du überall. Überall. Das ist ja alles sehr schön, aber so war es nicht. Was? So war es nicht. Was denn? Die Faktenlage ist eine andere. Bei den Indianern Nordamerikas genoss der Häuptling großes Ansehen. Entscheidungen wurden aber gemeinsam getroffen in einem Rat. Dem gehörten die Fähigsten an, und zwar unabhängig von ihrem Alter. Auch Frauen, so ist die Sachlage. Ja, und woher wollt ihr denn überhaupt wissen, dass es der Heiko war? Das sind doch Hunderte, da wird gesoffen, gekrölt, das ist dunkel. Da rennen sie rum, diese linken Chaoten. Videoaufzeichnung. Hat er zugegeben, dass er dabei war bei diesem... weiß schon. Er ist stolz darauf. Das war's also für meinen Jungen. Sobald Anklage erhoben wird, ja. Der Heiko. Ist immer irgendwas. Erst hat er einnässen, gut, er war noch klein. Dann Schule, naja, so 3 und 4, sogar in Sport. Ich nichts gesagt, ne? Lehrer abgebrochen, Freundin weggerannt, mein Eiko heult, der Küche ist wieder gleich mit, macht ihm Apfelstrudel dabei. Ja? Ich nichts gesagt. Ja? Dann plötzlich, Papa, die erste ist wieder, reg dich jetzt nicht auf, Lothar. Papa, ich bin schwul, ich dachte, ich fall tot um. Ne? Da habe ich dann aber mal was gesagt, interessierte aber keinen. Und dann plötzlich neue Freundin, nicht mehr schwul, ne? Stattdessen Abi nachmachen, wegen Kunst studieren, so, ne? Höhenpups, ne? Wegen hier Freundin, ne? Die machte irgendwas mit Theater, Hü und Ha, und ich sage, arbeitet in diesem Land überhaupt noch einer, oder machen wir jetzt alle einen auf Nüff, ich fehle was, oder? Aber gut, Hauptsache, bitte nicht, ja, gut so, ja. Dann die Freundin wieder weg, hat den Palästinenser kennengelernt, ich schon wieder Angst, ne, aber... Nee, plötzlich steht mein Heiko bei uns in der Küche, so schwarze Klamotten. Vater, so wie du lebst und denkst und sprichst, das ist faschistoid, sagt er zu seinem eigenen Vater. Ne? Und da hat dann sogar der Roswitha mal was gesagt, also für mich meine ich. Ne? In der Apothekenrundschau habe ich gelesen, 70% der Streitigkeiten zwischen Eheleuten drehen sich ums Geld. Das kann ich nicht bestätigen, Wir streiten wegen des Jungen 100%. Ne? Ich hab so die Schnauze voll, ja. So voll. Die Jahre vergehen, mit dem Jungen wird's nicht besser. Roswitha wird dick, ich werde dick. Rasenmäher ist kaputt, ich kann nicht mehr. Ja. Mein Vater war in der DKP, in der Deutschen Kommunistischen Partei. Ja, die machten immer so Jugendfahrten, endlose Fahrradtouren. Am Abend Lagerfeuer, Gesang, Knüppelteich. Ach, es gab zwei Sachen, an die ich als Junge fest geglaubt habe. Zwei Sachen. An Karl May und an den Kommunismus. Und dann stellt sich raus, alles Schwindel. Alles. Am besten an den Kommunismus zu glauben, ist keine Kunst. Und außerdem, Karl May ist kein Schwindel, Karl May ist Fantasie. Und der Kommunismus? Auch. Fantasie? Genau. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Schwindel und Fantasie? Keine Ahnung, aber ich schätze, da gibt es einen. Ich lehne das ab. Inzwischen lehne ich sowas ab. Ich würde meinem Sohn, wenn ich einen hätte, nie Karl May zu lesen geben. Nie. Und warum bist du dann hier? Weil ich dachte, es geht hier um Geschichte. Um harte Fakten, um die Aufbewahrung von Riten, Gebräuchen und Gegenständen als Beweis für das Geschehene. Und was ist? Falsche Uniform und ein Sitting Bull, der nicht mal weiß, wann er gestorben ist. Aber es kommt doch nicht darauf an, wann einer gestorben ist, sondern wofür er gelebt hat. Darauf kommt es doch an. Ah, so. Und wofür? Ja, für die Freiheit. Also für die Freiheit, so zu leben, wie man schon immer gelebt hat. Und, was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Na, nichts. Hat nicht geklappt. Ja? Siehst du dir doch an, ja, die paar Indianer, die es noch gibt, die hocken in den Reservaten, starren auf den Sonnenuntergang und werden dick und fett. Ja, sind die Tatsachen. Mein Vater war... Ich weiß nicht, wie er war. Die meiste Zeit hat er mich kaum beachtet. Und meine Mutter auch nicht. In seiner Gegenwart hatte man immer das Gefühl, dass man stört. Aber wobei? Keine Ahnung. Mutter zuckte jedes Mal zusammen, wenn er einen Raum betrat. Aber manchmal... Manchmal sind wir früh aufgestanden und in den Wald gewandert. Zwischen den Stämmen Nebel, zu hören war nichts. Wir liefen und liefen. Meistens haben wir nicht geredet, also geschwiegen. Aber manchmal, wenn wir dann unsere Brote aßen, hat Vater von den Indianern erzählt. Habe ich mit Heiko auch versucht. Komm doch mal mit, sag ich. Lernst du was? Vater, wenn ich dort meinen Berufsschullehrer als Dakota rumlaufen sehe oder hier den Cotroletti aus der 13 als Cowboy, nee, tut mir leid, Vater. So tut der reden, der. Naja, ich will ja nichts sagen, aber Schuld hat eindeutig die Roswitha, eindeutig. Noch liegt die Akte auf meinem Tisch, Lothar. Noch könnte ich was machen. Und dann? Und dann? Nee. Ich liebe meinen Sohn, aber der soll ruhig mal spüren, ja? Soll Konsequenzen tragen, ja? Konsequenzen tragen, ja? Nicht immer nur große Töne spucken, ja? Bei Mama in der Küche. So, Antifa, alles klar. Ja? Dagegen sein ist leicht. Dagegen sein verschafft immer ein gutes Gefühl. Ich bin auch gegen Krieg und hier Hunger und Erdbeben und Klimazeug und, ne? Ich bin auch dagegen, dass ihr, also die Amerikaner, die eigentlichen Entdecker Amerikas, also die Indianer systematisch und vorsätzlich ausgerottet habt. Bin ich dagegen. Darum sitze ich hier. Aber was ergibt sich daraus? Was ergibt sich daraus? Hä? Nichts, nichts. Es reicht nicht, dagegen zu sein. Dafür muss man sein. Für etwas. Und wofür bist du? Dafür, dass wir deinen Sohn erziehen, oder was? Nein. Ich bin zum Beispiel für Meinungsfreiheit. Ja? Und da kann es nicht sein, dass auf der einen Seite gesagt wird, jeder darf seine Meinung äußern. Und wenn dann mal welche ihre Meinung äußern, dass es dann gleich heißt, Faschisten, ewig Gestrige. Ja? Ich laufe da nicht mit. Verstehe mich nicht falsch, aber so geht das nicht. Ja, was willst du denn? Die einen rufen Sozialschmarotzer, die anderen rufen Faschisten. Jeder hat seine Meinung gesagt. Ja, bloß die einen, die haben recht und die anderen nicht. Ne? So sieht's da aus. Was hat denn der Heiko da draußen rumzuziehen? Unqualifiziertes Zeug zu brüllen zusammen mit diesen, ich sag's jetzt einfach mal, Faulpelzen. Ne? Da soll man seine Lehre fertig machen und Rosita's Computer in Ordnung bringen. Das wäre mal ein Beitrag. Ne? Die Welt verbessern. Das können sie, aber den Rest darf der Alte machen. Ja. Was sollen wir denn sagen? Wir von der Polizei. Stundenlang rumstehen. Erst reichen die Plastikschilde nicht. Dann sind die Gruppen nicht klar. Dann sind die Gruppen klar, aber nicht, wo sie hin sollen. Hunderte Beamte. Ein riesiger logistischer Aufwand. Und das nur, damit es friedlich zugeht. Und wenn nicht, wer hält den Kopf hin? Ha? Wer? Und das alles nur wegen ein paar Rothäuten, die froh schieben, weil sie im eigenen Wigwam nicht zu melden haben. Oh, jetzt bin ich wohl schuld. Jetzt bin ich wohl schuld, oder was? Das weiß ich nicht, aber eines weiß ich, mein Lieber. Am allerwenigsten Schuld hat der junge Kerl, der jetzt im Krankenhaus liegt. Der hat am wenigsten Schuld. Ja, kann ich irgendwas tun? Soll ich mal den Vater anrufen von dem Jungen? Oder hier was Eingewecktes hier? Pfirsiche, René Claude, der Roswitha hat nämlich... Ach, der soll sich nicht so haben. Die kleine Beule. Du, ich will dir mal etwas sagen, ja? Es gibt drei Arten von Leuten, die zur Polizei gehen. Drei. Die einen wollen gerne Helden sein, weil sie in der Jugend die falschen Bücher gelesen haben. Die haben einen Schlag auf den Kopf verdient. Die anderen kommen, weil sie sich unter dem Rock des Staates verkriechen wollen. Verbeamtung, Pension. Nachdenken musst du nicht, wird für dich erledigt. Ganz normale Ja-Sager mit dem Arsch an die Wand, komm. Weißt du, so welche. Das sind natürlich die meisten. Ja, und die Dritten? Welche Dritten? Na, die dritte Art von denen, die kommen bzw. gehen zur Polizei, meine ich. Verbrecher. Bitte? Ja, Leute, die nur einen legalen Weg suchen, um an eine Knarre zu kommen und auf eine Gelegenheit warten, dann abzudrücken. Nein. Doch. Och. Sind aber die wenigsten. Und wie erkennt man die? Das mache ich. Du? Ich, ja. Und wie? An den Augen. Ich sehe sowas an den Augen. Und natürlich aus der Akte. Herkunft, Werdegang. Aber hauptsächlich an den Augen. Und was wird mit denen? Schreibtisch. Du bist demnach ein ziemlich hohes Tier dort bei euch. Naja, ich sag mal so, ich hab mich hochgearbeitet. Von ganz unten, aber ganz, du. Und denk jetzt nicht, dass Leute wie ich bei der Polizei beliebt sind. Die haben mir Steine in den Weg. Ich kann dir sagen, Steine. Arschlöcher. Schade nur, dass mein Vater das nicht mehr erlebt hat. Ist er tot? Ja. Tut mir leid. Ja. Mein Vater war ein Spinner. Und ein Egoist. Bei seinem Begräbnis habe ich nur eins gespürt. Erleichterung. Das klang aber vorhin ganz anders. Nebel und so, Indianergeschichten. Die Indianer, von denen mir mein Vater erzählte, die hat es nie gegeben. Nie. Und warum bist du zur Polizei? Ich wollte etwas beschützen. Etwas, von dem ich wusste, dass es nicht existiert. Aber indem ich es beschütze, konnte ich so tun, als ob es existiert. Hä? Das habe ich in der Therapie gelernt. Du warst in Therapie? Als Mann? Wann? Nachdem meine Frau mich verlassen hat, wegen dieses Reiseleiters. Ja, aber so geht es doch nicht. Also von wegen hier, ich tue nur so, als ob. Ja? Eigentlich glaube ich nicht dran. Ne? Und gerade jetzt hier mit den vielen Ausländern und hier Parallelgesellschaften, was man überall hört. Also die Menschen erwarten, dass ihr da einen Riegel vorschiebt. Wir müssen unsere Kultur verteidigen. Du hast da Verantwortung. Parallelgesellschaften. Verantwortung. Ich. Und ihr wohl nicht, was? Vorhin stand ich bei den Pferden. Ja, zusammen mit den anderen, weißt du, vom Überfall. Herbert, Dennis, Detlef, Manfred, oder wie sie alle heißen. Sagte Herbert zu mir, halte mal mein Pferd, ich muss mal meinen Schwager anrufen. Auf der Leipziger machen die dummen Bullen wieder mal Kontrolle. Nie, dass sie dem wieder tatzen, wa, die Pfeifen. Weil der hat doch keine Fleppen mehr. So, da schafft sich eine Gesellschaft Gesetze, bezahlt Menschen dafür, dass sie über diese Gesetze wachen. Und weil die das tun, werden sie verachtet. Das ist doch interessant, oder? Und du sagst, wir müssen unsere Kultur verteidigen. Kultur. Ha. Welche Kultur denn? Na, die hier. Also die hier. Na, sieh dich doch mal um hier. Soll es uns vielleicht so gehen wie den originalen Indianern? Diskriminiert im eigenen Land? Ja? Regelrecht verschwunden. Ja, kulturell, ja. Ja? Hier, Kromann Siggi war drüben zusammen mit der Biggie. 6 Wochen, echte Indianer. Ja? Dort sieht's schlimmer aus als wie bei den Zigeunern, bei den Tschechen. Ja? Wir sind ja mittlerweile indianischer als die Indianer selbst. Hier, und wenn du so eine Trommel hier finden willst, nachgemacht, ja, dann musst du nach Sachsen kommen. Und das ist die Kultur, die wir verteidigen. Und das ist besonders deine Aufgabe, deine. Ja. Und wenn ich da raushöre, dass du da eigentlich gar nicht mehr so die richtige Lust dazu hast, aus verschiedenen Gründen, dann musst du dich dann mal ernsthaft fragen, ob du da noch richtig bist, wo du da bist. Man ist, wo man ist. Woanders wäre ich auch bloß falsch. Und du auch. Sag mal, ist noch ein Bier da? Ja, ja. Danke. Du sagst mir dann, was du kriegst, ne? Nee, ist schon bezahlt. Das wird mit dem Vereinsbeitrag verrechnet. Na dann, Prost. Prost. Ich habe mal gelesen, wenn ein Bär merkt, dass ihm der Jäger auf den Fersen ist, dann bleibt er stehen und läuft rückwärts in seiner eigenen Spur. Und dann schlägt er sich in die Büsche, verstehst du? Der Jäger kommt, er folgt der Spur, doch die hört plötzlich auf. Und das bedeutet, hä? Es bedeutet... Ja, dass der Jäger den Bären jetzt im Nacken hat. Genau. Ja. Bin ich der Bär oder bin ich jetzt der Jäger? Na, für eins von beiden muss man sich schon entscheiden, schätze ich mal. Also, Hammer oder Amboss sein, ganz genau. Ja. Mit solchen Parolen bin ich groß geworden. Ja. Wenn ich einen Sohn hätte... Ich würde alles für ihn tun. Alles. Ja, aber was will denn die Antifa? Was will er denn, der Heiko? Der hat doch alles. Ja, vielleicht reicht ihm das aber nicht. Diese Handvoll Glasperlen, mit der ihr euch habt abspeisen lassen. Ja, so kann nur einer reden, der sich sein Leben nie hat selber erjagen müssen. Sag mal, weißt du eigentlich, dass Sitting Bull, also du, die letzten Jahre seines Lebens bei einer Wildwest-Show mitgemacht hat? Hm? Ja, und? Buffalo Bill. Ja, was na und? Er war der Vorzeige-Indianer. Vorhang auf für Sitting Bull. Ein Abziehbild seiner selbst. Eintritt 5 Cent. Ja, und, General Custer, für den du reitest, hat Frauen und Kinder niedermetzeln lassen und berühmt ist er nur geworden, weil er seine größte Schlacht verloren hat. So sieht's nämlich aus. Die Jacke haben wir euch vollgehauen am Little Big Horn, aber so richtig. Wer ist denn hier der wahre Krieger? Du, der du hier im Zelt hockst mit den falschen Farben im Gesicht und auf den Mutzbraten wartest, oder dein Sohn, der für seine Überzeugung im Gefängnis sitzt? Oh, und wo sitzt der ihn da reingesperrt hat? Nicht zufälligerweise im selben Zelt, oder? Du willst mich also nicht bitten. Nein. Du bist genauso dickköpfig, verbohrt und egoistisch, wie mein Vater es war. Sag mal, was ist das denn hier? Ich meine, was machen wir denn hier eigentlich, ja? Merkst du das nicht? Das ist doch alles nur Theater. Das ist doch alles, das ist doch nur Getue, hm? Und wer hat das eingefädelt, ne? Wer? Die Roswitha. Genau. So. Was bin ich denn für die Roswitha, hä? Eine Kasperpuppe bin ich für sie. Eine Marionette, hä? Und du auch, du genauso, so. Lass die, das sind Männer, die brauchen das, ein bisschen Indianer spielen oder hier in der Politik dumm rumquatschen, sich gegenseitig Dinge erklären, die sie selbst nicht kapieren. Ja? Da muss man denen ihren Freiraum schon lassen. Das gehört dazu, zur artgerechten Männerhaltung. Ja? So. Und ansonsten haben die sich zu kümmern. Aber hallo, hast du doch gehört vorhin am Telefon, was sie sagen tat. Hä? Was, der Goldjunge sitzt in der Patsche, aber Alarm, ja. Da bringe ich die zwei Schlaumeier mal zusammen. Die sollen das unter sich ausmachen, ja. Und mit dem freundest du dich so voran, ja. Das entscheide ich doch wohl, mit wem ich mich anfreuen tue, ja. Aber, dass du dich quasi zum Handlanger machst von Roswitha, ja. Ja, und dich hier einsetzt für diese linksradikalen Elemente, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, So, jetzt geht's los. Ich kann nicht reiten. Was? Ich kann nicht reiten. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich kann nicht. Aber du hast doch angegeben, ja, wie ihr wisst, ist das eben so macht. Hm? Ja. Du hast noch nie auf einem Pferd gesessen? Doch, in der Polizeischule. Aber das ist 30 Jahre her. Oh Mann. Ja, der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Beim Wessi ist es andersrum. Das ist das 5. Bundesland, in das ich versetzt worden bin. Das 5. Weißt du, wie schwer es ist, immer einen neuen Anschluss zu finden? Ich lebe allein, meine Frau ist weg. Was soll ich denn machen? Jeden Abend den Fernseher starren? Gut, ich gehe da jetzt raus und sag den anderen, dass ich gelogen habe. Nein, das war kein Angriffssignal. Sondern? Das war das Signal, dass die Inge den Mutzbraten fertig hat. Ich gehe trotzdem. Kommt doch sowieso raus. Nein, das würde ich dir nicht empfehlen. Die anderen sind nicht so, ich sage mal, jetzt so nachsichtig wie ich. Ich kann deinen Sohn da rausholen. Ich kann es, ganz legal. Du musst es mir nur sagen. Nein, hier geht es nicht um Heiko. Sondern? Es geht ums große Ganze. Ah, und das wäre? Manchmal, wenn ich hier sitze, weiß ich nicht mehr, was ist. Und darum geht es, verstehst du? Nein. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Familienvater bin, der von Büffeln und Weide träumt. Oder ob ich ein Indianer bin, der träumt, dass er... Ja, was eigentlich? Ja? Ich bin auch mal getroffen worden bei einem Einsatz. Nicht am Kopf, sondern an der Schulter. Und auch nicht von einer Flasche, sondern von einem Stein. Damals haben wir Castortransporte gesichert. 2 Wochen Reha. Ja, da weißt du ja, wie es ist. Der Täter konnte damals nicht ermittelt werden. Video war noch nicht. Na, ob das ja heute besser. Ja, bloß, ich selbst war auch gegen Atomkraft. Also ich weiß nicht, was du von mir willst. Es tut mir wirklich leid, aber ich weiß es nicht. Ich will, dass du dich so verhältst, wie ich glaube, dass ein junger Mann, der versucht, einen Platz in dieser verrückten Welt zu finden, erwartet, dass sein Vater sich verhält. So wie ich es ein Leben lang bis zu seinem Tode vergeblich von meinem Vater erwartet habe. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Wenn ich jetzt wieder... Nee, wie stehe ich denn dann da, Herr Roswitha, und vor meinem Junge, oder vor mir selbst? Das ist nicht recht, was er getan hat. Nee. Am Ende hat mein Vater so gut wie nicht mehr gesprochen. Nicht mit meiner Mutter und nicht mit mir. Er saß da, starrte vor sich hin... Und man hatte den Eindruck, der ganze Mann besteht nur aus Wut. Als hätte er Wut auf das Leben selbst. Seltsam. Daran ist er gestorben, glaube ich. Kann leider nicht behaupten, dass mir das fremd ist. Mutzbraten? Nein, Angriff. Also komm, gib mir deine Uniform. Was hast du denn vor? Ja, was wohl? Ich reite für dich. Hier, zieh das an. Ich als Indianer? Ja, da merkst du mal, wie es ist. Ja, ich komme. Du, Lothar, warte. Ja, Lischerski hier, geben Sie mir Hauptkommissar Müller. Herbert, Lothar hier. Du, ja, ich grüße dich auch. Du, pass mal, Folgendes. Ja, ich bin noch bis zum Ende geblieben, aber es ging ja noch gar nicht mehr so lange. Nee, du, Herbert, du musst mir mal einen kleinen Gefallen tun, ja? Nee, keine große Sache. Es gibt das Aktenzeichen 7-017 Groß E. Groß E. Ja, genau. Heiko Große. Dieser Einsatz von gestern Abend. Ja. du, das blöde Vieh, der Bassi, wollte mich speisen. Die Stute sondern wir aus, so geht das nicht. Haben die anderen was gesagt? Ich habe gesagt, dass ich das nicht verantworte, hier einen loszuschicken, den wir vorher noch nicht haben reiten sehen. Und was haben Sie darauf gesagt? Der Bernd, der tat mich wohlnöhlen, das wäre keine Art und Weise, hier neuen Mitgliedern mit Vorbehalten begegnen, bloß weil sie aus den alten Bundesländern kommen. Naja, das ist auch der Richtige, es ist unglaublich. Ja. Ich nehme Reitstunden, ich verspreche es. Ja, mach das. Ach so, der Inge tat übrigens sagen, dass wenn wir noch was vom Mutzbraten abhaben wollen, müssen wir mal in die Gänge kommen. Na dann los. Nee, Moment. Was wieder? Ja, wie raus? Entlassen? Der Heiko. Ohne Anklage, ach so. Ach, was wieder? Komm, was heißt denn hier dankbar? Du brauchst mir doch nicht dankbar zu sein. Ich bin der Vater. Wäre doch schlimm, wenn ich nicht... Nein, ich hab dir immer gesagt, wenn was ist, dann sagst du das und dann wird das gemacht. So einfach ist das, ja? Weil... Wie, heute Abend? Rosi, komm hier auf. Nee, wirklich? Können wir machen. Ja, gut. Ja, klar, ich beeile mich. Kuss zurück. Und? Ja, was heißt denn hier und? Wie kommst du denn dazu, hier hinter meinem Rücken meinen Sohn freizulassen? Na, aber nun hat doch jeder, was er wollte. Ja, aber ohne, dass ich es wollte. Du hast mir geholfen. Ja, aber das hatte doch damit nichts zu tun. Ich habe dir geholfen, weil ich dir geholfen habe. Einfach so, ne? Das sind die Tatsachen. Du hast mir geholfen, weil du Schiss vor deiner Frau hast. Also in dir kann ich nur sagen, schaff dir selber einen Sohn an, wenn du Hüdelei mit deinem Vater hattest. Ach komm, mir reicht's, los. Gib die Uniform her, ich will ja weg. Nee, wir gehen jetzt hier Mutzbraten. Ne? Das ist ja am Ende noch alle. Das wäre dann noch das Größte heute. Mit euch Rothäuten geht es einfach nicht im Guten. Weiß auch nicht warum, einfach beratungsresistent. Ja, und ihr wollt immer alles besser wissen, weiter gar nicht. Ach, was hat denn das mit Besserwissen zu tun? Uns ist doch die Demokratie auch nicht in den Schoß gefallen. Demokratie, ja, da lachen doch die Hühner. Die Einmischung nenne ich das. Einfach nur Einmischung, nicht Demokratie. Demokratie heißt auch sich einmischen. Das heißt es auch, selbstverständlich. Ja, aber doch nicht, wenn ich keine Ahnung habe. Also, ja, kein Zahn in der Kusche, aber La Paloma-Fein, haben wir früher mal gesagt. Ja, von wem kein Zahn? In der Bosche. Wahrscheinlich habt ihr die Knute so verinnerlicht, dass er unbewusst danach ruft. Inge! Komm, Schüggi! Mach doch mal Mutzi fertig! Also zwei! Manitou. Hörspiel von Holger Böhme. Es spielten Lothar Ost, Jörg Schüttauf, Lothar West, Gustav Peter Wöhler sowie Carina Wiese und Mirko Jugelt. Dramaturgie Thomas Fritz. Musik Tobias Morgenstern. Schnitt Christian Grund und Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Annette Krake. Regie Gabriele Bigott. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.